Aber diese Bollwerke möglichen Wohlgefühls gegen die Bedrohung des Mangelbewusstseins und des Nicht-Genug-Bekommens zerfallen heute zusehends. Die meisten Männer haben nicht mal mehr einen festen Freund, was sich tragisch offenbart, wenn sie zu Burnout-Opfern werden. Aus den Sippen wurden Großfamilien, die mit der Zeit immer mehr schrumpften. Daraus entwickelten sich die Ein-Kind-Familie und dann übernahmen die Dings. Double Income, no Kids. Doppeltes Einkommen, keine Kinder. Bis heute ist dieser Trend ungebrochen und führt in eine Single-Gesellschaft mit der Hoffnung auf One-Night-Stands, die oft noch nicht mal eine Nacht halten, sondern am selben Abend enden. So versinken wir in diesen Zeiten der Postmoderne zunehmend in Narzissmus und Vereinzelung, in Egoismus und einem kontraproduktiven Gegen statt Miteinander. Statt zu teilen, teilen wir aus. Das kostet uns den Schutz von Freundschaften und Gemeinschaften. Allein und auf uns selbst gestellt, sind wir aber der Geldreligion und ihren Härten noch viel mehr ausgeliefert. Objektiv wird ein Single-Leben auch finanziell nicht günstiger, denn jeder braucht Wohnung, Auto, Heizung und so weiter. Für einen zu kochen, kostet fast genauso viel Strom oder Gas wie für zwei und fünf. Vor allem aber kostet es uns die seelische Geborgenheit und beschert uns Mangel an Wärme und die Gefahr, seelisch zu verhungern. So fürchten sich heute immer mehr Menschen mitten in materiellem Überfluss unterschwellig ständig vor dem Aus, dem Hungertod. Wir sind aber vielmehr in Gefahr, geistig-seelisch zu verhungern. Schon den Eltern fehlen Zeit und Muße, den Kindern die Märchen als Seelennahrung zu vermitteln. Dafür werden sie und wir ständig berieselt mit minderwertiger Musik und lächerlichen Bildern. Sie hängen am Fernseher, dem längst mit Abstand wichtigsten Babysitter, oder über dem Smartphone und damit im Zwischennetz, wodurch nach Professor Spitzer die digitale Verblödung ihren Lauf nimmt, ganz abgesehen von den Gefahren der damit einhergehenden speziellen elektromagnetischen Felder. Es könnte also durchaus sein, dass die Generation, die darin und damit aufwächst, die erste ist, die ihre Eltern nicht überlebt. Dabei ist andererseits gerade das Internet heute unsere Chance, wieder zusammenzufinden, uns näher zu kommen und miteinander zu verbinden. Es ist längst die mit Abstand effektivste Partnerbörse und könnte das Medium unseres Erwachens werden, wenn wir es bewusst und konstruktiv nutzen. Was für eine absurde Situation. Das von den Priestern der Geld-Weltreligion künstlich geförderte Mangelbewusstsein hat die alten Todsünden der christlichen Tradition, wie Habgier und Neid, zu bis dato unvorstellbarer Blüte gebracht. Tatsächlich sind einerseits materielle Gier nach Besitz und die daraus folgende Besessenheit in Bezug auf Reichtum und andererseits Eifersucht, die Besessenheit, den Partner seelisch zu besitzen, die beiden gefährlichsten modernen Mangelkrankheiten. Schon Hildegard von Bingen erkannte Habsucht und Eifersucht als die schwersten unter den 35 ihr bekannten Lastern. Moderne Menschen haben fast ständig Angst, nicht genug zu bekommen. Nicht genug Geld vor allem, nicht genug Haus, nicht genug Auto und selbst noch in der Gesundlebensszene nicht genug von den wichtigsten Nahrungsbestandteilen. Letztlich aber geht es immer um den Mangel an Liebe. Einsame Rufer in der Wüste des eingebildeten Mangels wie Hildegard von Bingen gab es immer. Inzwischen finden sie aber zunehmend mehr Gehör. Bereits Mahatma Gandhi beschwor uns, dass es zwar genug für alle gäbe, aber nie für die Gier aller. Denken wir etwa an Marianne Williamsons berührende Worte, die Nelson Mandela unsterblich machte, dass wir die Angst aufgeben mögen, um zu unserem Genie und seinen Möglichkeiten zu finden und zu stehen. Von wissenschaftlicher Seite beschwört uns Professor Gerald Hüther, das Genie unserer Kinder zu bewahren, statt sie in der Schule der Mittelmäßigkeit zu verhetzen. Seine wichtigste Aufforderung lautet für mich, aufzuhören, uns wie Objekte behandeln zu lassen und wieder zu Subjekten in unserem eigenen Leben zu werden und andere auch so zu sehen und zu behandeln. Also wieder aufzuwachen für unsere wahren menschlichen Möglichkeiten. Wir hätten heute alle Chancen, alle im Überfluss zu leben. Denn es ist bei weitem genug für alle da, wie die Wissenschaft belegt. Jetzt geht es uns, Veit und mir, um den Aufbau eines so großen Feldes von Bewusstheit, dass wir den Tipping Point, den springenden Punkt und die kollektive Umkehr schaffen. Dazu müssen wir die kritische Masse erreichen, um die unkritische Masse in Bewegung zu bringen, wie es ein Freund zu treffen formulierte. Es ist die von der Geld-Welt-Religion inszenierte, ungerechte Verteilung der von Mutter Natur im Überfluss geschenkten Nahrung und Schätze, die unser Mangelbewusstsein zementiert. Das zu erkennen und auch, dass der größte Schatz im Schatten liegt, ist unsere große Chance. Sobald das durchschaut und der eigene Schatten durchlichtet ist, kann es schon losgehen mit der einen neuen Welt, die Eckhart Tolle bereits so bewegend heraufbeschworen hat. Geht uns in diesem Sinne ein Licht auf, haben wir alle Chancen, in den Überfluss des Anfangs, auf den wir geprägt sind, auf höherer Ebene zurückzukehren. Das ist unser Geburtsrecht. Paradies und Schlaraffenland sind viel näher, als die meisten glauben. Aber im Schatten verharrend ist auch der Abgrund nahe, auf den uns die moderne Inszenierung der Mangelpropheten der Geld-Weltreligion ausrichtet. Im Augenblick noch weitgehend geprägt von diesem Mangel, müssen wir nur die Schatten durchschauen, um den Blick frei für die Fülle zu bekommen. Und das geht weit über ein Buch hinaus, weswegen wir unser Buchkind mit einer großen Aktion auf die Welt bringen, aus der ein Feld werden soll. Wir fangen gleichsam mit einem Erlösungsprojekt des Schattens an, einem kollektiven Fasten. Dabei transformieren wir den bewusst gewählten Mangel in Freiheit und Fülle, wie wir es beide schon so oft mit unseren Kursteilnehmern erlebt haben. Wir tun uns zusammen und bringen euch zusammen, um es gemeinsam zu schaffen. Walter Lechler, ein Freund und Felderbauer, sagte es so deutlich in Bezug auf Süchtige, und irgendwie sind alle Mangelwesen süchtig nach Materie. Nur du allein kannst es schaffen, aber du kannst es nicht allein schaffen. Wir alle zusammen können, werden und müssen es schaffen, sonst wird uns das Mangelbewusstsein schaffen.